Zieht über die Zeit und ruft euch zum endlichen Tag bereit. Zücken das Schwert und schmettern das Streich. Fechten den Kampf für das kommende Reich. Lachen, herrisch, Gnadenkrieg und fordern durch unsere Tat mit Sieg. Not und Gefahren müssen vergehen. Allein unser Wille bleibt ewig bestehen. Kampfscharen stürmen auf nach dunklen Jahren. Bildschild in Trutzgewehr, in den Stählern Freiheit her. Es braucht ein Wind von Eisenblättern, Fahnen knattern, Kämpfer schmettern. Vor ihr stolzes Kriegerlied, vor ihr stolzes Kriegerlied. Fremde Ketten dulden, keinem Rechenschaft entschulden. Der das freie Deutschland hasst, der das freie Deutschland hasst. Lautlos in der Waffenwolke führt die Schwerpunkt Büttelfolge. Und aus tiefem Freiheitsdrang wächst nichts Reiches.